1. Als Pharisäer und Sadduzar zu Jesus kamen, um ihn auf die Probe zu stellen, forderten sie von ihm ein Zeichen vom Himmel. 2. Erwidet ihnen, wenn es Abend wird, sagt es wird schon Wetter geben, denn der Himmel ist rot. 3. Und am Morgen sagt hüb gibt es schlechtes Wetter, denn der Himmel ist rotten trab. Konnt das Aussehen des Himmels deuten, aber die Zeichen der Zeiten konnte nicht erkennen. Für ein Bose und untrue Generation verlangt ein Zeichen, doch wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das des Propheten Jonah. Danach verließ sie und ging weg. 5. Als die Jünger auf die andere Seite des Sees führen, hatten sie vergessen, brot mitzunehmen. 6. Jesus sagt zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzar. 7. Sie überlegten untereinander und dachten, spricht davon, weil wir kein Brot mitgenommen haben. 8. Jesus erkannte ihre Gedanken und fragte, warum macht euch Sorgen, Kleingläubigen, weil kein Brot mitgenommen hat? 9. Wirst immer noch nicht und erinnert euch nicht an die 5 Brot für die 5000 Menschen und wie viel Körper danach eingesammelt hat? 10. Oder und die 7 Brot für die 4000 Menschen und wie viel Körper danach gefüllt hat? 11. Wie konnte die nicht verstehen, dass ich nicht von Brot sprach, als ich euch erfordert, euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzar zu hüten? 12. Daraufhin verstanden sie, dass nicht den Sauerteig im wörtlichen Sinne meinte, sondern die Lehr der Pharisäer und Sadduzar. 13. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte sein Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? 14. Sie antworteten, einige sagen Johannes der Täufer, andere Elias, und wieder andere Jeremiah oder einen der Propheten. 15. Fragte sie, aber, für wen haltet mich? 16. Simon Petrus antwortet und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. 17. Jesus erwidert ihm, glücklich bist du, Simon Barjona, denn dies wird dir nicht von Menschen offenbart, sondern von meinem Vater im Himmel. 18. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen wird ich mein Gemin bohren, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. 19. Ich wird dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein, und was du auf der Erde lost, wird im Himmel gelost sein. 20. Danach befahl seinen Jüngern, niemandem zu erzählen, dass der Christus ist. 21. Von diesem Zeitpunkten begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, dass nach Jerusalem gehen muss, dort viel von den Ältesten, Hohenpriestern und Schriftgelehrten leiden, getötet und am dritten Tag auferweckt werden wird. 22. Petrus nahm in Beseiten begann, in Zurecht zu weisen, in dem sagt, Gott beware, Herr. Das darf dir niemals geschehen. 23. Doch Jesus wante sich am und sagt zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Hindernis, denn du denkst nicht an das, was Gott will, sondern an das, was die Menschen wollen. 24. Danach sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachfolgen will, soll sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir folgen. 25. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben am meintwillen verliert, wird es finden. 26. Denn was nutzt es einem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt, aber sein Ziel verliert? Oder was kann ein Mensch als Gegenwart für sein Ziel geben? 27. Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engel kommen, und dann wird jedem nach seinen Taten vergelten. 28. Wahrlich, ich versichere euch, einige von denen, die hier stehen, werden den Tod nicht erleben, bevor sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen.